In einer anderen Auswertung zum Jahr 2021 kommt Julia Jirmann zu dem Ergebnis, dass bei Erbschaften und Schenkungen im Wert von über 20 Millionen Euro effektiv ganze 2,2% Erbschaftssteuer gezahlt wurden. Und hierbei sind die Rabatte nach einer Verschonungsbedarfsprüfung nicht mal mitgerechnet. Täte man dies, käme man nach Berechnungen des Netzwerks Steuergerechtigkeit auf einen effektiven Steuersatz von nur 0,34%. Sprich, wer mehr als 20 Millionen Euro erbt oder geschenkt bekommt, zahlt in Deutschland praktisch keine Steuern. Christian Lindner sagt, es sei erklärungsbedürftig, wenn der Staat von verschenkten und vererbten Vermögen etwas abschöpfen wolle. Wir finden es mindestens genauso erklärungsbedürftig, warum er es nicht tut, während derselbe Staat bei Millionen Angestellten und Selbstständigen kräftig zulangt, die für ihr Geld arbeiten und denen daher viel weniger von ihren Einkünften verbleibt. Das ist im Ergebnis eine Umverteilung von unten nach oben. Normale Leute finanzieren den Haushalt von Bund, Ländern und Kommunen, oft unter großen persönlichen Opfern und ohne jemals wirklich auf einen grünen Zweig zu kommen, während der Staat zugleich jene Menschen kaum zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzieht, die so reich sind, dass sie sich problemlos einen größeren Beitrag leisten könnten. Der FDP-Chef begründet die weitgehende Verschonung von Unternehmensvermögen mit dem Argument, würden verschenkte und vererbte Firmen besteuert, würde das die Existenz dieser Unternehmen gefährden. Und jetzt komme ich zu meiner Pointe, sagte er uns im Interview. Es ist im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vielleicht nichts erben, dass ihr Arbeitsplatz im Familienunternehmen sicher bleibt. Aber stimmt das wirklich? Dass ohne die geschilderten Steuergeschenke Arbeitsplätze und Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gefährdet wären, ist die Mutter aller Argumente der Lobby der Familienunternehmen. Dies ist jedoch nicht nur in seiner Pauschalität fraglich. Auch gibt es längst seriöse Reformvorschläge, die diese Gefahr berücksichtigen. So schlägt zum Beispiel Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, vor, die Erbschaftssteuer nicht auf einen Schlag zu kassieren, sondern die Erben ihre Steuer über mehrere Jahre abzahlen zu lassen. Dadurch könne verhindert werden, dass den Unternehmen plötzlich Geld fehlt, um Mitarbeitende zu bezahlen und Rohstoffe oder Maschinen einzukaufen. Die Erbschaftssteuer könnte dann über die Jahre aus Gewinnen gezahlt werden. Vom Prinzip her wäre das sehr ähnlich wie der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja auch über rund 30 Jahre gezahlt werden konnte. Andere Möglichkeiten wären Freibeträge für kleinere Unternehmen oder die Beteiligung des Staates als stiller Teilhaber, sodass der Staat nicht in private Unternehmen hineinregieren kann, wohl aber an den Gewinnen beteiligt wird, um auf diese Weise die Steuerschuld einzutreiben. Dass wir in Deutschland das Erben so niedrig und die Arbeit so hoch besteuern, widerspricht zugleich in krasser Weise dem Leistungsprinzip. Wir nehmen die Steuer auf Arbeitseinkommen hin, als sei sie Gott gegeben, sagt Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Gleichzeitig empfinden aber viele Menschen ein Störgefühl bei der Idee, dass von geschenktem, also leistungslosem Einkommen ein Teil in die öffentlichen Haushalte fließen soll. Das ist doch seltsam. Bei der nächsten Debatte um eine Reform der Erbschaftssteuer sollten wir daher genau hinsehen. Geht es hier wirklich um Omas Häuschen? Oder vielleicht doch eher darum, Ängste zu schüren, damit Privilegien für Superreiche erhalten bleiben? Wer worauf Steuern zahlt oder auch nicht, ist eine politische Frage. So kommt es also, dass die wirklich vermögenden Menschen, die heute in Deutschland leben, zumindest große Teile ihres Vermögens oft nicht selbst erarbeitet, sondern geerbt haben. Ihre Lebensleistung besteht also, überspitzt formuliert, darin, in die richtige Familie hineingeboren worden zu sein. Wäre es angesichts der fast kompletten Steuerfreiheit für große Erbschaften, der so vererbten und wachsenden Ungleichheit und der daraus erwachsenden Probleme nicht fair, wenn die Vermögenden wenigstens zu Lebzeiten etwas mehr in den Topf werfen würden? Dazu gibt es im Kern zwei Ansätze. Man könnte zum einen direkt die Summe des Vermögens besteuern. Das wäre eine Vermögenssteuer. Oder man könnte zumindest die Erträge besteuern, die das Vermögen abwirft.